Moskau. Etwa 20.000 Menschen haben am Abend für den Friedensnobelpreisträger Sacharow demonstriert, der am Freitag im Kongress der Volksdeputierten wegen seiner Äußerungen zum Afghanistan-Krieg heftig angegriffen worden war. Sacharow hatte unter anderem Ausschreitungen sowjetischer Soldaten bemängelt. Bei der Demonstration forderte der Reformer Jelzin zum Beifall für Sacharow auf. Jelzin rief der Menge zu, Sacharow hatte als einer der ersten den Mut, die Entscheidung zum Einmarsch der Roten Armee in Afghanistan zu kritisieren. Am Montag kommender Woche wird der ranghöchste amerikanische Soldat, der Chef der Vereinigten Generalstäbe, Admiral Crow, in die Sowjetunion reisen. Auf dem Programm seines Besuches steht unter anderem die Unterzeichnung eines Abkommens, mit dessen Hilfe beide Seiten verhindern wollen, dass sich unbeabsichtigte militärische Zwischenfälle zu einem ernsten, möglicherweise folgenschweren Konflikt ausweiten können. Näheres von Joachim Lenz aus Washington. Admiral William Crow, der Vorsitzende der Vereinigten Stabschef der US-Streitkräfte und damit ranghöchste amerikanische Militär, wird am kommenden Montag in Moskau einen zwischen den Supermächten einmaligen Vertrag unterzeichnen. Beide Seiten vereinbaren darin, bei versehentlichen Zwischenfällen oder Kontakten militärischer Art jede Gewaltanwendung zu unterlassen. Damit soll eine Eskalation solcher ohnehin hoch angespannten Situationen verhindert werden. Dies meldet die Washington Post unter Berufung auf Regierungsquellen. Der sowjetisch-amerikanische Vertrag, der in den vergangenen 8 Monaten zwischen den Streitkräfteführungen beider Seiten unmittelbar ausgehandelt wurde, nennt 4 Arten militärischer Handlungen in Friedenszeiten, die das Risiko der Eskalation bergen. Erstens, versehentliche Gebiets- und Grenzverletzungen. Für deren Entschärfung wird ein Verfahren etabliert. Zweitens, die augenschädliche Anwendung von Lasern zur Bereichsfindung bei Streitkräftebegegnungen. Sie wird untersagt. Drittens, friedliche Begegnungen von See- und Landstreitkräften in Regionen hoher Spannung. Sie dürfen nicht behindert werden. Kommandeure beider Seiten informieren sich gegenseitig und vorab über geplante Aktionen. Sowie viertens, Eingriffe in die Kommunikations-, Kommando- und Kontrollnetze der anderen Seite. Sie sind in Friedenszeiten ebenfalls untersagt. Mögliche Zwischenfälle in Friedenszeiten sollen also verhindert oder aber entschärft werden. Dazu gehört die Einführung direkter Radiokommunikationswege zwischen Militärbefehlshabern vor Ort. Zwar gibt es einen direkten Draht zwischen Kreml und Weißem Haus, etwa für den Fall einer drohenden Militärkatastrophe aus Versehen und dazu ein ganzes Bündel von Abmachungen. Eine solch weitreichende Vereinbarung wie die, die kommenden Montag unmittelbar nach ihrer Unterzeichnung in Kraft tritt, ist in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen aber ohne Beispiel. Dieses Abkommen könnte Zwischenfälle verhindern wie den aus dem Jahr 1985, als in der DDR ein Major der US-Armee durch sowjetische Soldaten erschossen wurde. Oder auch einen Zwischenfall wie den aus dem Jahr 83, als sowjetische Streitkräfte den koreanischen Passagierflug KAL-007 abschossen, wobei alle 269 Insassen ums Leben kamen, als dieses Flugzeug auf bis heute nicht abschließend geklärte Weise seine Route verließ und auf eine sowjetische Militärzone zusteuerte. Nach amerikanischer Ansicht ist dieses Abkommen konkretes Beispiel für die neue Art der Beziehungen zwischen Moskau und Washington. Es gilt als derart bemerkenswert, dass vorübergehend im Weißen Haus erwogen wurde, dass Präsident Bush selbst für die USA die Unterschrift leisten sollte. Doch blieb es schließlich bei Admiral Crow, der die Vereinbarung ausgehandelt hatte mit seinen sowjetischen Gegenübern. Nicht immer übrigens ohne misstrauische Beobachtung amerikanischer Stellen in den Geheimdiensten, in Pentagon und im State Department, wo befürchtet wurde, ein solches Abkommen könne etwa etablierte Prozeduren innerhalb der Washingtoner Regierung verletzen, es könne die Moral amerikanischer Truppen unterminieren und es könne im Kongress dazu führen, dass für das Pentagon weniger Geld bereitgestellt wird. Noch nie hat vor Admiral Crow der ranghöchste US-Militär die Sowjetunion besucht. Crow wird dabei Raketenstellungen in der Ukraine, einen Luftwaffenstützpunkt, einen Marschflugkörper bestückten Kreuzer in Murmansk, ein Ausbildungszentrum der Armee nahe Minsk und die Woroschilow Militärakademie in Moskau besuchen, wo er auch eine Rede hält. Crow erwidert mit seiner Reise den USA-Besuch des höchsten sowjetischen Militärs vom vergangenen Sommer. Selbst ausgeklügelte administrative Vorkehrungen der Staats- und Parteiführung in Ost-Berlin haben es nicht verhindern können, dass bei den Kommunalwahlen vor einem Monat erstaunlich viele Menschen in der DDR gegen die Kandidaten der Nationalen Front, also der von der SED dominierten Wahlliste, stimmten. Die Ablehnung war so groß, dass sich der Herrschaftsapparat nur mit massiven nachträglichen Manipulationen aus der Affäre ziehen konnte. Dagegen haben zahlreiche Menschen auf verschiedene Art und Weise protestiert. Einige wurden deshalb in die Bundesrepublik abgeschoben. Für heute war in Ost-Berlin eine neue Manifestation gegen die Fälschungen der Wahlresultate angekündigt, ein Schweigemarsch. Dies, wie auch das Thema, über das wir nun berichten, zeigt, wie fortgeschritten der Demokratisierungsprozess in Ungarn ist. Gabor Kisseli berichtet. Die heute in Budapest ins Leben gerufene Bewegung fürs demokratische Ungarn soll nach den Worten ihres Gründungsmitglieds Imre Pozsgai im Geiste von Freiheit, Solidarität und Chancengleichheit als eine überparteiliche Organisation alle Menschen ansprechen, die die Stagnation und die konservative Restauration ablehnen. Der Staatsminister ging in seiner Programmrede davon aus, dass die Mehrheit der Gesellschaft, die sich zu Recht als Opfer der verfehlten Politik des bisherigen Systems fühlt, infolge ihrer verschlechterten Wirtschaftslage zunehmend unter den Einfluss der linksextremen Demagogie geraten könnte. In dieser Hinsicht warnte er vor der Gefahr, die die in letzter Zeit immer bewusster auftretenden ultralinken Organisationen bedeuten. Nach Pozsgai geht es allerdings auch um jene konservativen Kräfte in der Partei, die sich auf die angebliche Anarchie berufen und die Ordnung gewaltsam wiederherstellen wollen. Dagegen will sich nun die Bewegung für das demokratische Ungarn zu Wehr setzen. Abgelehnt wird da nicht nur die Gewalt. Die Gründer haben noch jedweder Taktik eine entschiedene Absage erteilt. Der bewusste Staatsbürger soll mit Hilfe von Aufklärungsarbeit in landesweit zu veranstaltenden Diskussionen und mit konsequenter Informationsvermittlung erzogen werden. Nach der Formulierung Pozsgais geht es vor allem um die Rekonstruktion der geistigen Strukturen zur Demokratie. Konkret heißt es vollkommen freie Wahlen und ein funktionsfähiges Mehrparteiensystem. Obwohl die Gründung der Bewegung auf die Initiative der kommunistischen Reformkreise zurückgeht, die in der letzten Zeit zu einer maßgebenden Kraft in der Demokratisierung der Partei geworden sind, wird sie von allen bedeutenden demokratischen Organisationen und Parteien des Landes unterstützt. Die Entstehung der Bewegung signalisiert eine bemerkenswerte Wende in Ungarns Reformprozess. Zum ersten Mal ist es nämlich gelungen, für alle demokratischen Kräfte eine gemeinsame Plattform auszuarbeiten, die jedoch auf keine Vereinheitlichung abzielt. Ein nicht zu unterschätzender Aspekt ist dabei auch die Tatsache, dass selbst die verschiedenen linksextremen Vereine untereinander zerstritten sind. Die Bewegung wird für sie freilich eine Herausforderung bedeuten. Doch auch die konservativen Kräfte in der kommunistischen Partei um Generalsekretär Karol Gross sind nun in Verzug geraten. Die Gefahr einer Parteispaltung haben sie mittlerweile einkalkuliert. Eine von den Reformkommunisten ausgehende gesamtnationale Bewegung jedoch umso weniger. Es ist dabei nicht unwichtig, dass zum Gründungskomitee der Bewegung für das demokratische Ungarn mehrere Mitgliedszentralkomitees gehören. Darunter auch Innenminister István Horváth, dem die Ordnungsmacht, so auch die politische Polizei, untersteht. Die Gewerkschaft Solidarität hat mit ihren Kandidaten die Wahlen in Polen klar gewonnen. Nun müssen Regierung und Opposition zusammenrücken, um gemeinsam einen Weg aus der Sackgasse zu finden, in die das Land mit der klaren Niederlage aller Spitzenkandidaten der Regierungskoalition geraten ist. Nach den Nationalitätenkonflikten in Armenien und Aserbaidschan ist es nun auch in der zentralasiatischen usbekischen Sowjetrepublik zu blutigen Zusammenstößen zwischen verschiedenen Volksgruppen gekommen. Bei pogromartigen Übergriffen der Bevölkerungsmehrheit gegen die türkischstämmige Minderheit der Mescheten sind nach jüngsten Meldungen über 70 Menschen gestorben und Hunderte verletzt worden. Und offenbar ist es den Sicherheitskräften noch immer nicht gelungen, die Lage in Usbekistan in den Griff zu bekommen. Unser Moskauer Korrespondent Johannes Grotzki hat uns soeben diesen Bericht übermittelt. Die Parteizeitung Pravda und die Regierungszeitung Izvestia veröffentlichen in ihren jüngsten Nummern übereinstimmende Zahlenangaben über die Todesopfer in Usbekistan. Demnach sind bei den Unruhen bislang 71 Menschen ums Leben gekommen. 10.000 türkische Mescheten, also Vertreter der nationalen Minderheit, gegen die sich die Unruhen richten, mussten bislang wegen der anhaltenden Gefahr evakuiert werden. Sie leben weiterhin unter dem Schutz der Armee in Kasernen und bewachten Zeltlagern. In einem Gespräch mit der Parteizeitung Pravda lehnte es der Chef der usbekischen Regierungskommission im Fall der Unruhen ab, von einem Nationalitätenkonflikt zu sprechen. Er machte einzelne Extremisten für die Ausschreitungen verantwortlich. Usbekistan selbst hat nach seinen Angaben bereits 15 Millionen Rubel, das sind umgerechnet 45 Millionen Mark, für die Unterbringung und Versorgung der evakuierten Mescheten ausgegeben. Die Sondertruppen des Innenministeriums, die nach Usbekistan entsandt wurden, sind nun verstärkt worden. Inzwischen sind im Krisengebiet 8000 Soldaten im Einsatz. Für die Zahl der bislang verletzten Opfer gab die Regierungszeitung Izvestia folgende Aufschlüsselung. Unter den 241 Personen, die in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten, befinden sich 12 Usbeken, 88 türkische Mescheten sowie 141 Polizisten und Soldaten, die bei den Ausschreitungen ebenfalls verletzt wurden. Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow hatte in einer Erklärung deutlich gemacht, dass sich die komplizierte Lage in Usbekistan noch nicht stabilisiert hat. Das Fernsehen zeigte gestern in seinen Spätnachrichten Einschüsse an Militärfahrzeugen, die im Krisengebiet stationiert sind. Offensichtlich wurden die Truppen des Innenministeriums von Extremisten angegriffen. Ein Militärsprecher bestätigte, dass die Welle der Brandstiftungen nicht endet. Inzwischen sind mehr als 400 Häuser niedergebrannt worden. Die Kamera zeigte Gebäude, von denen nur noch die Grundmauern übrig geblieben waren. Auf den Straßen im Krisengebiet liegen zahllose Autowracks, die ebenfalls völlig ausgebrannt sind. In der Fernsehreportage waren auch verhaftete junge Männer zu sehen, die an den Übergriffen beteiligt gewesen sein sollen. Weitere Filmberichte aus Kasernen und Krankenhäusern schilderten das bedrückende Schicksal der verfolgten Mescheten. Auf Anregung von Staats- und Parteichef Gorbatschow wird nun eine Delegation des Obersten Sowjets nach Usbekistan reisen, um sich an einer Beilegung des Konfliktes zu beteiligen. Soweit Johannes Kotzki aus Moskau. Am Montag also wird der sowjetische Staatspräsident und KPdSU-Generalsekretär Michail Gorbatschow zu seinem offiziellen Besuch in der Bundesrepublik erwartet. Und noch immer gibt es für seine Visite kein ganz endgültiges Programm. Das liegt dann allerdings nicht an der organisatorischen Unfähigkeit der Gastgeber, sondern offenbar mehr an den innenpolitischen Sorgen des Gastes, über die wir Sie gerade im Bericht aus Moskau informiert haben. Denn auch die unsichere Lage in Usbekistan könnte anscheinend dazu geführt haben, dass sich Gorbatschow während seines Aufenthaltes in der Bundesrepublik nicht allzu weit von den Kommunikationssträngen der sowjetischen Botschaft in Bonn entfernen möchte. Und das führte zu Abstrichen am ursprünglich vorgesehenen Besuchsprogramm. Henning Frank in Bonn, Sie haben dazu heute neue Informationen erhalten. Ja, zunächst ist hier in Bonn eine Vorausdelegation erschienen, eine Vorausdelegation, die heute von Andrei Gratschkow den Journalisten vorgestellt wurde. Eine Vorausdelegation, die aus sowjetischen Wissenschaftlern, Literaten, Politikern und Militärs besteht und die in der Bundesrepublik das Gespräch mit den Bürgern, vor allem aber mit den Journalisten suchen soll. Ehe heute Vormittag der stellvertretende Abteilungsleiter für internationale Beziehungen im sowjetischen ZK drei Mitglieder dieser Gruppe vorstellte, ging er auf den Besuch des sowjetischen Partei- und Staatschefs ein. Das Ziel dieses Besuches von Generalsekretär Gorbatschow und dieser Besuch ist der zweite Teil der Einheit der sowjetischen und bundesdeutschen Beziehungen, die vom Besuch von Bundeskanzler Kohl voriges Jahr gestartet wurde, eine neue Stufe der Beziehungen zwischen den beiden Staaten zu erreichen. Und nachdem Andrei Gratschkow auf das große Interesse der sowjetischen Öffentlichkeit an diesem ersten Besuch des Staatsoberhauptes in der Bundesrepublik hingewiesen hatte, das nur noch von dem Interesse an den stürmischen Debatten im Kongress der Volksdeputierten in Moskau übertroffen werde, fuhr er fort. Dieser Besuch, das ist ein weiterer Schritt, die Perestroika und Glasnost, die Offenheit der sowjetischen Gesellschaft zu realisieren und die Ziele dieser Politik und die Methoden dieser Politik werden sehr breit von allen Schichten der sowjetischen Bevölkerung zurzeit unterstützt. Dann gab Gratschkow den Schriftsteller Daniel Granin das Wort, der als Mitglied des Kongresses der Volksdeputierten die Atmosphäre in diesem, wie er sich ausdrückte, ersten wirklichen russischen Parlament schilderte. Я довольно много ездил по разным городам и районам и республикам своей страны. Ich habe sehr viele Städte und Bezirke meines Landes besucht. Но на этом съезде я впервые увидел ее. Aber das war gerade auf diesem Kongress, da ich zum ersten Mal meine Heimat gesehen habe. Да и она, наверное, впервые увидела себя. Und das war wahrscheinlich zum ersten Mal, wo meine Heimat sich selbst gesehen hat. Der Volksdeputiertenkongress habe der Sowjetunion das Make-up der Einheit und des ewigen Wohlergehens abgenommen und nunmehr zeige die Sowjetunion ihr wahres Gesicht, ein hartes und zugleich schönes Gesicht mit allen Narben und Wunden. Es sei für alle wie ein Wunder gewesen, dass so junge und unabhängige und zugleich tapfere Politiker aus dem Sumpf der Stagnation nun in diesen Volkskongress gekommen seien und dort eben diesen Kongress eben zu dem macht, was er nannte, eine große Dramatik von ersten bis zum heutigen Tag. Diese Pressekonferenz, Herr Labun, die wird nun morgen fortgesetzt mit Fragen über Außenpolitik und da werden so bekannte Leute wie Abadov und Bortugalov zu Wort kommen. Zur gleichen Stunde heute Vormittag verhandeln Experten das letzte Mal über das von Ihnen angesprochene umfangreiche Besuchsprogramm von Gorbatschow, das allerdings wirklich in einigen Punkten, wie Sie schon angekündigt haben, eben geschmälert wird. Geschmälert nicht zeitlich, sondern zwischen den einzelnen Gesprächen, die Gorbatschow hier vor allem eben mit dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler führt, will er nötige Zeit haben und jederzeit in die sowjetische Botschaft, die am Rande Bonns liegt, zurückzukehren. Und auch dort wird er wohnen, also nicht wie sein Vorgänger Brezhnev im Schloss Gymnich, weil er, das ist allgemein ja bekannt von Gorbatschow, es nicht liebt, von einem Ort zum anderen mit dem Hubschrauber zu fliegen, sondern er benutzt immer seine große gepanzerte Limousine, die ungefähr der von Bush gleicht. Bei den Gesprächen, die Gorbatschow mit den Parteiführern führen wollte, das hat ja Brezhnev das letzte Mal getan, wir erinnern uns immer noch an das Gespräch von Brezhnev mit Strauß, dazu wird es nicht kommen. Gorbatschow wird sich wirklich hier in Bonn die ersten zwei Tage auf diese Gespräche, vor allem mit Kohl, beschränken, wird dann am Mittwoch, wie geplant, nach Stuttgart fliegen. Am Abend sollte hier ein Konzert eines deutsch-sowjetischen Jugendorchesters, was schon in Leverkusen ständig geprobt hat, stattfinden. Das ist abgesagt worden und man nimmt an, das ist aber noch nicht sicher, dass an diesem Abend ein weiteres Gespräch zwischen Kohl und Gorbatschow stattfindet. Bekanntlich hatten sie sich ja in Moskau zu einem langen Gespräch in die Datscha von Gorbatschow zurückgezogen. Und am Donnerstagvormittag wird er dann hier der Presse, der internationalen Presse, die Rede und Antwort stehen. Und dann wird man wohl sehen können, ob es wirklich ein großer Durchbruch in den deutsch-sowjetischen Beziehungen war, dieser zweite Gegenbesuch, oder ob nur das Erreichte, das bisher Erreichte in der erwarteten Erklärung, aber auch in den Reden, die Kohl und Gorbatschow am Montag schon am Abend in einem kleinen Essen in der Redoute halten werden, ob da es vielleicht doch nur dazu bleibt, dass es eben, dass man das festschreibt, was bisher in den Verhandlungen erreicht worden ist. Vielleicht darf ich noch eins hinzufügen. Es werden insgesamt 11 Vereinbarungen unterschrieben, aber in dieser Vereinbarung fehlt erneut, wie schon in Moskau, das Abkommen über die Binnenschifffahrt. Hier hat es wieder gehakt an der Einbeziehung Berlins und an der Flagge für Berlin. und auch die Berlin-Klausel, die man in der Erklärung gefunden hat, wird nicht ein Vorwärts sein, sondern es wird nur die alte Frank-Fahrlin-Klausel festschreiben. Herr Frank, schönen Dank nach Bonn. Gestern Abend wollten etwa 300 meist junge Leute von der Ostberliner Sophienkirche zum Staatsrat ziehen, um ihm eine Eingabe zu überreichen in der Protest gegen den Verlauf der Kommunalwahl vom 7. Mai und deren offizielles Ergebnis niedergelegt war. Nach Ansicht der Demonstranten lief dieses nämlich auf Wahlfälschung hinaus. Bei der Aktion der Sicherheitskräfte dann gegen diese Demonstranten in Ostberlin wurden rund 120 Menschen festgenommen und westliche Korrespondenten massiv an der Berichterstattung gehindert. Die Parteizeitung Grafta und die Regierungszeitung Izvestia veröffentlichten heute übereinstimmende Zahlenangaben über die Todesopfer in Usbekistan. Demnach sind bei den Unruhen bislang 71 Menschen ums Leben gekommen. 10.000 türkische Mescheten, also Vertreter der nationalen Minderheit, gegen die sich diese Unruhen richten, mussten bislang wegen der anhaltenden Gefahr evakuiert werden. Sie leben weiterhin unter dem Schutz der Armee, in Kasernen und in bewachten Zeltlagern. In einem Gespräch mit der Parteizeitung Grafta lehnte es der Chef der usbekischen Regierungskommission in Sachen Unruhen ab, von einem Nationalitätenkonflikt zu sprechen. Er machte einzelne Extremisten für die Ausschreitungen verantwortlich. Usbekistan selbst hat nach seinen Angaben bereits 15 Millionen Rubel, das sind umgerechnet 45 Millionen Mark, für die Unterbringung und Versorgung der evakuierten Mescheten ausgegeben. Die Sondertruppen des Innenministeriums, die nach Usbekistan wegen des Konfliktes entsandt wurden, sind inzwischen verstärkt worden. Mittlerweile sind im Krisengebiet 8.000 Soldaten im Einsatz. Für die Zahl der bislang verletzten Opfer gibt die Regierungszeitung Izvestia folgende Aufschlüsselung an. Unter den 241 Personen, die in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten, befinden sich 12 Usbeken, 88 türkische Mescheten sowie 141 Polizisten und Soldaten, die bei den Ausschreitungen ebenfalls verletzt wurden. Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow hatte vor dem Volkskongress deutlich gemacht, dass sich die komplizierte Lage in Usbekistan noch nicht stabilisiert hatte. Moskau. Mit überwältigender Mehrheit bestätigte der Kongress der Volksdeputierten Nikolai Ryschkow in seinem Amt als sowjetischer Ministerpräsident. Ryschkow hatte zuvor dem Parlament einen neuen Wirtschaftsplan zur Senkung des sowjetischen Haushaltsdefizits vorgelegt. Der konservative amerikanische Kolumnist William Safire nutzt die von Ryschkow vorgelegten Zahlen zu einer Analyse der Sowjetwirtschaft. In der New York Times kommt Safire zum Schluss, dass entgegen bisherigen Annahmen das sowjetische Bruttosozialprodukt weniger als ein Drittel des amerikanischen ausmacht. Ursache der Abrüstungsinitiativen Gorbatschows ist für ihn die nackte Verzweiflung. Safire schreibt weiter: Daraus folgt, dass unsere Unterhändler aus einer Position der Stärke heraus verhandeln können. Sie können auf eine asymmetrische, verifizierbare und einseitige Verringerung der Panzer und Truppen bis hin zum konventionellen Gleichgewicht bestehen, bevor sie Zugeständnisse im nuklearen Bereich machen, die die Sowjets wünschen. Nun zu einem neuen Gesichtspunkt, der aus dem Zwang Moskaus entsteht, das Wettrüsten zu beenden. Kann der Frieden die Wirtschaft beleben? Wenn der Anteil am sowjetischen Bruttosozialprodukt, der für Waffen ausgegeben wird, fällt, fällt unserer auch, sagen wir, von 7% auf 4%. Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass diese zwei Wochen politischer Diskussion in aller Offenheit und Öffentlichkeit den Wandlungsprozess der sowjetischen Gesellschaft ein Stück vorangebracht hat. Trotzdem bleiben Zweifel und berechtigte Kritik, beides wurde auf dem Kongress von seinen Abgeordneten selber artikuliert. Die Kritik konzentrierte sich vor allem auf das Abstimmungsverhalten der Mehrheit, die sich, wie der Historiker Afanasjew gesagt hat, in blindem Gehorsam dem Willen des Apparates unterworfen habe. Dies ist nicht ganz richtig. Vor allem hat der Kongress gezeigt, dass die KPDSU selber heute kein monolithischer Block mehr ist. Die auch von Gorbatschow immer wieder beschworene Fiktion der Einheit ist endgültig dahin. Die Gruppe der intellektuellen Radikalreformer will zweifellos ein System demokratischen Zuschnitts, in dem die kommunistische Partei ihre alleinige Macht einbüßen würde. Gorbatschow und mit ihm die Mehrheit der Delegierten wollen einen Wandel, in dem die Rolle der Partei gestärkt wird. Zwar schwebt dem Generalsekretär eine andere Partei vor, eine innovative, flexible, in sich pluralistische politische Avantgarde, aber von einer wirklichen Verteilung der Macht auf verschiedene verfassungsmäßige Institutionen kann auch nach diesem Kongress noch keine Rede sein. Damit aber bleibt die politische Gesamtverantwortung für den Reformprozess weiter in den Händen der Partei, und das heißt konkret in denen von Michail Gorbatschow. Schon zweimal hat Marian Oschechowski, der im PVP-ZK für Ideologie zuständig ist, bei einem führenden Mitglied der polnischen Opposition um Schützenhilfe nachgesucht. Können Sie nicht für uns ein strategisches Papier schreiben, lautete seine Anfrage, ein Papier, das uns hilft, die PVP in eine sozialdemokratische Organisation umzuwandeln. Oschechowskis Anfrage zeigt, dass die PVP-Führung vollkommen hilflos ist, wenn es um ihre eigene Organisation geht. Schon im Wahlkampf war die politische und organisatorische Schwäche der Partei eindeutig zu erkennen. Die Kandidaten der PVP traten die Flucht nach vorne an und versuchten sich als kompetente Wissenschaftler, als initiativreiche Manager oder klassenbewusste Arbeiter zu profilieren. Die Parteimitgliedschaft wurde meistens in den Hintergrund gedrängt. Aber es hat nichts genutzt, wie das Wahlergebnis eindrucksvoll belegt. Alexander Kwaśniewski, Mitglied des Ministerrates und ein Exponent des Reformflügels in der Partei, sagte vor kurzem in einem Interview, die PVP sei des Regierens müde und sie habe auch keinerlei Kampfgeist mehr. Ihr Einfluss beschränke sich auf den Apparat, auf alte Arbeiterfunktionäre und einige wenige karrierebewusste Mitglieder der technischen Intelligenz. Kwaśniewskis Analyse dürfte richtig sein. Inzwischen weiß man in der Öffentlichkeit, dass viele PVP-Mitglieder am vergangenen Sonntag nicht zur Wahl gegangen sind, um auf diese Weise ihren Protest gegen die Reformbemühungen der meisten Politbüromitglieder zu demonstrieren. Und selbst die Reformer brauchten nach der katastrophalen Wahlniederlage 4 Tage, bevor sie ihre Stimme wiederfanden. Erst am Donnerstag trat Politbüromitglied Stanisław Czosek vor die Presse, um von einem für die Partei bitteren Wahlergebnis zu sprechen. Dies zeugt nicht gerade von Selbstbewusstsein oder gar Zivilcourage. SWF 1 heute um 5 Nachrichten. Moskau. Die Sowjetunion ist mit 34 Milliarden Rubel im Ausland verschuldet. Das sind beim offiziellen derzeitigen Kurs rund 102 Milliarden Mark. Allein für Tilgung und Zinsen muss die Sowjetunion in diesem Jahr Anleihen in Höhe von 10 Milliarden Rubel aufnehmen. Diese Zahlen nannte der sowjetische Ministerpräsident Ryzhkov. Brüssel. Die NATO-Staaten wollen nach wie vor ihre Verteidigungsausgaben um jährlich 3% steigern. Diesen Beschluss bekräftigten die Verteidigungsminister der NATO-Länder, obwohl zurzeit in keinem Mitgliedsland dieses Ziel wegen notwendiger Sparmaßnahmen erreicht wird. Die Abgeordneten im sowjetischen Volkskongress haben schnell gelernt, die neuen, wenn auch weiterhin begrenzten Freiheiten zu nutzen. So gab es mit dem Auszug einer ganzen Gruppe von Deputierten, denen aus Litauen, wieder ein Novum. Geblieben ist in den bisherigen Sitzungstagen die offene Kritik, kein Ducken mehr vor Parteigrößen. Geblieben ist auch das offene Herangehen an heikle Themen. Johannes Grotzki aus Moskau. Kurz vor der erwarteten Abschlusssitzung des Volkskongresses in Moskau zogen Ministerpräsident Ryzhkov und Staats- und Parteichef Gorbatschow eine erste Bilanz. Im Mittelpunkt standen dabei die Bewertung der Wirtschaftsdebatte und die Einschätzung der politischen Systemfrage. In diesem Zusammenhang gab Ministerpräsident Ryzhkov erstmals öffentlich die Höhe der sowjetischen Auslandsschulden bekannt. Demnach ist die Sowjetunion im Ausland mit 34 Milliarden Rubel, umgerechnet 104 Milliarden Mark, verschuldet. Das Land erwartet im Außenhandel Einnahmen in Höhe von 16 Milliarden Devisenrubel, etwa 48 Milliarden Mark, die weitgehend für den Ankauf von Weizen...